Nordkurve. Ja, und ich lade mir ja immer ganz sehr gerne freundliche VfL-Fans ein hier bei mir in die Sendung. Und ja, das habe ich heute auch wieder getan. Und ich freue mich sehr, dass es auch mal wieder eine Frau ist, die ich zu Gast habe. Das ist ja sonst nicht so häufig der Fall. Und ich begrüße die Becky. Sie ist vielen VfL-Fans bekannt als @genderbeitrag bei Twitter, wo sie ihr Unwesen treibt, möchte ich mal sagen. Und ja, Becky, Becky, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Lenny. Ja, wir haben ja schon ein bisschen länger dran geschraubt an der Geschichte. War ja eine schwere Geburt, aber es hat ja trotzdem geklappt. Deswegen klasse, dass das geklappt hat. Lass mal sportlich beginnen bei der ganzen Geschichte. Nach der Pokalgeschichte am Samstag in Elversberg, bist du da jetzt zuversichtlicher nach dem 1-0, nach dem knappen 1-0 oder skeptischer, was die Saison angeht? Naja, also sagen wir mal so, man könnte ja sagen, Kräfte geschont ist erstmal gut. Und also was mich tatsächlich auch ein bisschen positiv an dem Ganzen stimmt, ist, dass wir es geschafft haben, aus so einem knappen Spiel am Ende den Sieg zu machen und es nicht mit einem Unentschieden irgendwie in die Verlängerung gegangen ist, was ja in der letzten Saison häufig passiert wäre bei genau so einem Spiel. Dementsprechend gibt es da durchaus positive Anzeichen. Nichtsdestotrotz, also mehr gemacht, als sie mussten, haben sie irgendwie nicht. Und ob ich jetzt wirklich deshalb denke, dass das gegen Schalke reichen wird, ist eine andere Frage. Da kommen wir natürlich gleich noch zu, Ausblick auf den kommenden Samstag. Aber die Frage bei dem Pokalspiel, ich meine, man hat ja gesehen, wie schwierig oder wie schwer sich ganz, ganz viele Erstligisten auch getan haben. Zuletzt war es ja auch Dortmund, die da sich so gerade noch so von dem Tod von der Schippe gesprungen sind sozusagen. Oh ja. Selbst die Bayern haben sich ja sehr, sehr schwer getan da in diesem Doppelnamendorf. Letztendlich, wenn du dann aber mal drauf guckst auf die Leistung des VfL, was hat sich denn positiv und vielleicht was auch negativ entwickelt über den Sommer? Du, das ist eine gute Frage. Also ich, was ich positiv fand, wie gesagt, ist, dass ich da schon das Gefühl hatte, sie wollten. Und auch wenn es nicht, genau, und aber ja, aber ich weiß nicht, ob ich das Gefühl in der letzten Saison immer hatte. Also es gab die Spiele, wo ich es total hatte, und es gab die Spiele, wo ich mir wirklich mehr davon gewünscht hätte. Und das hatte ich in diesem Spiel schon. Auch wenn ich dann sportlich gesehen oft das Gefühl hatte, dass die Elversberger nicht unbedingt, wie viele Ligen unter uns spielen. Also die haben schon gut mitgehalten, du hast es aber natürlich... Spielen Regionalliga, soweit ich das so weiß. Genau, ja. Also du hast es natürlich richtig gesagt, diese DFB-Pokalspiele am Anfang der Saison sind immer so eine Sache, wenn man sich daraus sportliche Dinge ableiten will. Aber ja, ich tue mich schwer damit, jetzt total viel für die Saison daraus abzuleiten, eben weil es auch so eine Sondersituation ist. Welchen Gesamteindruck macht denn der VfL auf dich? Also wir kamen ja, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber so knapp vor der Zweitklassigkeit, gerade noch so die Kurve gekriegt am Ende der Saison. Welchen Eindruck hast du denn im Moment vom VfL, wenn du das Gesamtbild mal anguckst, jetzt nicht nur die Mannschaft? Also, ich finde fast jedes Interview, was Schmadtke gibt, gut. Ich glaube darin, eine Idee zu erkennen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es noch nicht irgendwie bei allen Transfers jetzt so 100% durchgeschlagen hat. Also ich bin grundsätzlich, also wer mir auf Twitter folgt, weiß, dass eher jemand, die optimistisch versucht, auf Dinge zu blicken, gerade zu Beginn von so einer Saison. Dann haben wir viel gemeinsam. Und kriegen auch immer die Prügel, habe ich so gemeint. Ja, naja, es heißt nicht so automatisch, dass ich nicht auch verstehen kann, dass man auch pessimistisch drauf gucken kann. Aber mein Naturell ist halt eher, einmal die positiven Dinge zu sehen. Und ich finde es wirkt ordneter, als ich es aus letztem Sommer in Erinnerung habe und auch aus vorletztem. Es wirkt irgendwie, als gäbe es einen Plan. Und jetzt können wir alle nur hoffen, dass dieser Plan zu irgendwas führt. Jetzt hast du eben schon Schalke kurz angerissen. Mhm. Auftragprogramm stelle ich jetzt ja gerade im Vorfeld der Saison gerne häufiger die Frage meinen Gästen, weil danach ja auch noch Leverkusen folgt. Macht dir das eher Bammel, das Auftaktprogramm, oder siehst du das als Chance auch? Also ehrlich gesagt macht es mir schon. Ich meine, unsere letzten letzten Spiele gegen Schalke waren jetzt auch nichts, wo wir uns mit Ruhm bekleckert hätten. So. Also ich meine, der letzte Sieg war irgendwie... War knapp. Ja, aber der letzte Sieg war 2016 im Sommer irgendwann. Der war gut, aber seitdem, naja, gab es auch ein 4-1 und sowas. Und ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, dass es... Also ich habe mir auch das Schalke-DFB-Pokalspiel angeguckt, wo ich auch das Gefühl hatte, die Gegner konnten stellenweise gut mithalten, aber in der zweiten Halbzeit hat sich da sehr, sehr klar der Klassenunterschied gezeigt und die Schalker haben irgendwie viel ausprobiert und es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, es könnte sehr schwer werden. Und wenn ich mir dann angucke, dass wir ja vom gesamten Auftaktprogramm eher schon ein paar Klopper am Anfang haben, so... keine Ahnung, habe ich schon ein bisschen Angst, dass das wieder in so einen Negativstrudel gleich zu Beginn führt. Ich meine, es kann auch ein Vorteil sein, dass man schwierige Gegner schon am Anfang weg hat, um sich dann später wieder in einen positiven Strudel reinzuarbeiten. Aber ich meine, wir wissen auch beide, dass wenn es viele Niederlagen beim VfL gibt, dass bei uns sehr schnell schon Dinge wie Trainer und so weiter in Frage gestellt werden. Auf wen wird es denn aus deiner Sicht besonders ankommen? Also aus der Mannschaft. Von welchem Spieler erwartest du denn mehr, als er auch gezeigt hat? Ich meine, jetzt haben wir einen neuen Kapitän. Gila Vogie liegt so ein bisschen nahe, dass man das sagt letztendlich. Wäre auf jeden Fall der Erste gewesen, der mir eingefallen ist. Das wäre der Erste gewesen. Sehr gut, dann kannst du noch ein bisschen weiter ausführen. Ja, das Ganze. Also ich habe am Ende der letzten Saison gesagt, es gibt so 4 Spieler, bei denen mir wichtig ist, dass die bleiben. Und das sind Gila Vogie, Camacho, Kuhn natürlich. Und unser junger Ita. Und die sind ja nun alle noch da und ich habe schon so ein bisschen weiterhin die Hoffnung, die ich in sie hatte, als ich gehofft habe, dass sie bleiben. Also weil ich das Gefühl hatte, Camacho gerade die wenigen Spiele, die er fit machen konnte in der letzten Saison, da war er so der Gamechanger. Und da erhoffe ich mir irgendwie viel und von Gila Vogie, also gerade die Kapitänsfrage war ja in den letzten Monaten und fast Jahren immer eine große, die bei uns diskutiert wurde. Ich finde, es hat jetzt mal einen getroffen, der auch spielerisch in der letzten Saison sich schon als so eine Art Kapitän hervorgetan hat und da erhoffe ich mir schon, dass das zu dem Führungsspieler führt, der vielleicht so ein bisschen gefehlt hat in der Vergangenheit. Ja, und Kuhn, ich meine, wir wissen alle, dass er der wichtigste Mann in der letzten Saison war und ich glaube nicht, dass wir ihn weniger brauchen werden in dieser Saison. Deshalb wird es da auch weiter auf ihn ankommen, dass er an die Leistung anknüpfen kann. Kommen wir mal zu dir persönlich. Habe ich ja am Anfang der Sendung jetzt schon gesagt. @Genderbeitrag ist dein Name bei Twitter. Jetzt sind die VfL-Fans ja nicht so breit gesät. Du kommst auch gar nicht aus Wolfsburg, glaube ich. Ne? Und, und ich wollte einmal fragen, wie das alles bei dir so zustande kam. So. Also VfL-Fan, Twitter und ja, wie kommt die Becky zum VfL? Ja, das wird man ja oft gefragt als VfL-Fan. Wie kommt man denn dazu? Es gibt da in meiner Familie unterschiedliche Legenden zu. Also ich komme ursprünglich aus der Nähe von Lüneburg, was ja jetzt nicht so weit weg ist, immerhin ja, von Wolfsburg. Okay. Und das ist aber so, dass mein Vater und mein Bruder HSV-Fans sind. Pfui. Mhm. Und naja, dann bei mir war es so, keine Ahnung, ich habe vielleicht so mit 6 angefangen, mich für Fußball zu interessieren, wie das so ist als junges Kind, fand ich erstmal die Bayern gut, irgendwie mit Scholl, Lothar Matthäus damals, das waren so die Riege und dann stellt man halt irgendwann fest, nee, das mit den Bayern lassen wir lieber und das war so die Aufstiegssaison, das war so ungefähr die Zeit und dann sah ich den VfL und es war um mich geschehen. Und dann, also ich sage ja auch immer, man sucht sich ja seinen Verein nicht aus, sondern der Verein sucht einen aus. Und dementsprechend habe ich es dann irgendwann gefühlt und wusste, das ist mein Verein. Mein Vater hingegen behauptet bis heute, es wäre so ein kleiner Akt der Abnabelung gewesen, dass ich mich damals dann nicht für den HSV entschieden habe. Was ja auch nicht schlimm ist. Nee, überhaupt nicht. Es ist ja auch so, dass das in der Vergangenheit häufig sehr entscheidende Spiele waren. Und das dementsprechend als Familienduell bei uns auch immer, dem HSV in den letzten Jahren mehr Spaß gemacht hat als uns. Aber dafür sind wir in der Liga geblieben und sie nicht. Genau so ist es. Genau. Und Twitter, da bin ich nun schon auch, ich glaube, man kriegt ja immer diese Benachrichtigung. Ich glaube, ich hatte neulich mein 9. Twitter-Jubiläum oder so. Ich bin einfach da so ein bisschen reingeschwappt darüber, dass ich mich in der feministischen Szene vernetzen wollte und da sehr viel einfach auf Twitter passiert. Und wenn man dann aber einmal da ist und sich für so viele verschiedene Dinge interessiert wie ich, also Fußball, Chor, andere Social-Media-Fragen, so auf einer Meta-Ebene, Podcasting allgemein. Ich bin ja hier bei dir nicht nur heute zu Gast, sondern habe auch noch irgendwie selber 6 bis 7 eigene Podcast-Projekte und so weiter. Dann hat man halt so verschiedene Bubbles, die ziemlich schnell wachsen, wenn man sich erstmal mit 3, 4 Leuten von denen so verbunden hat. Und das ist ja auch, also gerade als VfL-Fan, die nicht in Wolfsburg wohnt, ist es ein besonderes Privileg, dass ich die Chance habe, mit meiner VfL-Timeline ein bisschen näher an allem dran zu sein, an den Stimmungen in der Stadt, an ja, dem, was bei den Spielen passiert, weil ich eben nicht jedes Spiel da sein kann und so weiter. Ja, und das läuft ja auch ganz erfolgreich, möchte ich jetzt mal sagen, wobei das ja immer so eine Sache ist mit dem Erfolg. Aber es sind immer angeregte Diskussionen, wie ich das verfolge. Und das ist ja auch immer ganz cool, weil zu wenig Austausch unter VfL-Fans und so kann es ja gar nicht geben. Das müssen wir alles noch ein bisschen noch mehr forcieren. Und du hast ja auch gesagt, dass die entsprechenden Reaktionen gibt es dann auch. Ist das gerade auch so, wenn von den VfL-Fans was kommt, ich meine, ich kenne das ja selber und du sagst, du gehst auch relativ optimistisch an die Geschichte ran, dass man da auch Gegenwind bekommt, wenn man zu optimistisch ist. Das ist ja auch so aufgefallen, also mir geht es jedenfalls sehr, sehr häufig so. Also ich glaube, ich kriege nicht so viel Gegenwind wie du, wenn ich das so beobachte, aber na klar gibt es da auch Gegenwind, aber das ist ja auch produktiv. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich, egal was in meinem Leben passiert, immer eher die optimistische Herangehensweise habe und muss mich da auch dann ein ums andere Mal bremsen, um nicht irgendwie so auf den Kopf zu fallen, auf den Boden der Tatsachen anzukommen und zu merken, da warst du wieder viel zu optimistisch. Und die Leute, die vielleicht sehr pessimistisch drangehen, vielleicht kriegen die auch noch so einen Funken Hoffnung doch wieder dadurch, dass sie von uns vielleicht auch was Optimistisches hören. Also ich meine, gerade dieser Austausch und das gegenseitig so ein bisschen aneinander reiben und auf Spur bringen, das ist doch irgendwie gerade das Schöne. Es wäre ja auch langweilig, wenn wir uns immer in allem einig wären. Wo bliebe denn dann der Austausch? Das stimmt. Also bei mir ist es eine ganz einfache, praktikable Geschichte. Ich bin fest davon überzeugt, ist, dass wenn immer nur draufgehauen wird und immer nur rumgemault wird, dass wir da keinen Deut vorankommen, egal in welcher Beziehung das den VfL betrifft. Und deswegen gehe ich dann auch gerne mal dann auch in die Offensive, selbst wenn man da ein paar Steine klopfen muss, ein paar Bretter bohren muss letztendlich. Kommen wir auf das Spiel zum Samstag nochmal, werden wir nochmal sportlich zum Ende hin. Du hast gesagt, ein bisschen Bammel hast du schon. Die letzten Spiele Schalke waren knapp. Was hast du für ein Gefühl, für Erwartungen letztendlich auch? Also ich gehe wie immer hoffnungsvoll an alles dran, aber hoffnungsvoll bedeutet für mich bei diesem Spiel, also wenn es irgendwie am Ende ein Unentschieden wird, dann bin ich, glaube ich, zufrieden. Dann ist es schon mehr, als viele erwarten von diesem Spiel vom VfL. Und da sehe ich durchaus realistische Chancen für. Also ich meine, wenn Kuhn und die mittlerweile nicht mehr so verletzungsgeplagte Abwehr es irgendwie schaffen, hinten halbwegs dicht zu stehen, dann hat sich ja auch in den Testspielen gezeigt, dann kann doch auch vielleicht der ein oder andere Angriff mal gelingen. Ich habe trotzdem natürlich irgendwie, also ich meine, wir spielen gegen den Vizemeister, wir spielen gegen eine Mannschaft, die sich auch ganz gut verstärkt hat in der Sommerpause. Und ich versuche nicht zu kritisch zu sein und zu hoffen. Genau, hoffen ist auch das Stichwort für die letzte Frage. Wenn du ein bisschen deinen Optimismus walten lässt, kann der VfL jetzt, was den Ausblick auf die Saison angeht, auch eine Überraschung sein für die Bundesliga? Ich meine, er kann immer. Aber also ich gucke mir gerade meinen Tabellentipp an, den ich gemacht habe und gestern abgegeben habe. Da habe ich den VfL auf Platz 12 getippt. Und ehrlich gesagt wäre das für mich keine Überraschung, aber so eine Saison, in der man einfach mal so im Mittelfeld rumdümpelt und nicht die ganze Zeit Angst vor dieser verdammten Relegation oder noch schlimmeren Plätzen in der Tabelle haben muss, das wäre irgendwie das, worauf ich hoffe. Ich glaube, dass das für manche schon eine Überraschung wäre, wenn das so passiert, weil ja gerade nach den letzten beiden Jahren irgendwie immer so die Mär von Wolfsburg ist der neue HSV